Money 500er, guck wie ich große Summen mach. Drive-by, jeder meiner Homies ist G, Flip Bricks hat ganze, stets VIP. Du denkst, du bist so wie wir? Na, denn du bist nur ein Verlierer. Ich schieß mit der Chopper aus dem Helikopter. Du bist nur ein Opfer und ich bin ein Blockstar. Ich regel den Recoil, denn ich bin es gewohnt. Du bist ein schwuler Penner, der unter Parkbänken wohnt. Ich steh um 6 Uhr morgens auf, flippe Bricks und geh schlafen. Denn um 4 kommt deine Schwester von der Schule und zieht nach. Ich bin und ich steh um 6 Uhr morgens auf, flippe Bricks und geh schlafen. It's crazy.